sind. Die sind härter als jeder Neid, wenn Merchanten durchziehen, bis sie mal Genetik sind. Dann haben sie 100-mal mehr Erfahrung hinter sich und sind sehr harte Nehmer. Würde jeder Neid die Flucht ergreifen, Merchants leveln ohne Skills, bis sie Genetik sind. Denn K-Travolution gibt es erst ab Job von 39 und verbraucht zu viel. SP ist schwer zu bedienen, Merchanten wissen, muss da immer zu ihrer linken Seite. Gegen eine Mauer oder Baum prügeln, wenn wir intim spielen, Mobile oder Discord zeigt. Warum läufst du immer vor? Dann ist die Antwort, ich bin Genetik. Das beantworte grundsätzlich alle Fragen wie die Borg in Star Trek, Raumschiff Enterprise. Wir sind Genetik, RP, Rufus ist Genetik, Beschützer der Schwachen, Helfer in der Not und erwähnt die Streamer. Jeder bekommt etwas, wenn man im Livestream mitmacht. Denn RP, Rufus ist ein Genelit, hilft Kleinen beim Leveln, schenkt den Kleinen Zenith und führt die Kleinen über den Livestream zu dem Aufstieg. Der Lied in Ethik, der Mann, die Dame, die Lösung für alles. Genetik in Ragnarok Online, sie kennen auch Greed. Genetik, wir sind geil, Digga. Genetik, deine Lösung für deine Probleme. Genetik, deine Lösung, voll Bier immer dabei, es ist unerkannt. Wir sind der